Der perfekte Ort, um ein Dokument wie die Karte zur Stadt aus Gold zu verstecken, es damit in Sicherheit zu bringen und für Generationen zu bewahren. Ja, es sei denn... Es sei denn was, Justus? Ja, da das Kloster die Sammlung vor 2 Jahren der Universitätsbibliothek zur Verfügung gestellt hat, könnte sich die Schatzkarte möglicherweise jetzt auch dort befinden. Ja, dieser Gedanke ist mir auch schon gekommen, als ich von dem Archivar erfuhr, dass das Kloster den gesamten Bibliotheksbestand der Uni zukommen ließ. Aber da dein Vater, Barbara, das Archiv in der Uni bereits gründlich durchforstet hat, könnte es durchaus sein, dass besondere Bestände noch im Kloster verblieben sind. Das lässt sich wohl nur vor Ort in Erfahrung bringen. Ich habe bereits im Internet recherchiert, das Kloster existiert noch. Aha. Es liegt ganz in der Nähe von Los Angeles, im Gebiet des Mount San Antonio. Du bist echt der Burner, Bob. Und noch eins, Freunde. Auf meine Frage, wie die Übergabe der Bibliothek vor 2 Jahren genau vollzogen wurde, also ob alles ins Uni-Archiv verbracht oder vielleicht auch ein Teil an private Sammler gegeben wurde, hat mich der Archivar an seinen Kollegen, einen gewissen Stuart Patrick, verwiesen. Aha. Der stand damals mit dem Kloster in enger Verbindung. Und mit dem bin ich morgen um 11 in der Uni verabredet. Ja, jetzt ist es leider zu spät, um noch aufzubrechen. Aber morgen früh sollten wir uns schleunigst auf den Weg zum Kloster machen, bevor uns unsere Gegner zuvorkommen. Soll heißen, wir ermitteln getrennt? Ja, vorerst schon, Bob. Okay. Aber nach deinem Treffen in der Uni wirst du mit deinem Käfer umgehend nachkommen.